ist dein Wille, süße Maid, meinem heißen Liebesstreben erst im Tode Raum zu geben, oder wart ich lange Zeit, oder wart ich lange Zeit? Soll ich deine Gunst genießen, erst nach meinem Irdengange, wird mein Leben allzu lange, mag es gleich im Nu zerfließen, mag es gleich im Nu zerfließen. Ist's dein Wille, süße Maid, meinem heißen Liebesstreben erst im Tode Raum zu geben, oh, das ist kein